verzeih aller Komplikationen. Erreichst du bald dein Ziel? Gepeinigt in tausend Versionen, beendest du das Spiel. Sieh es mir nach, wenn ich weine, denn nichts ist, wie es scheint. Auf meinem Weg liegen Steine, mein Schmerz ist doch vereint. Es tut mir leid für sie, es bleibt nur Stein für dich. Doch du kannst den Frieden sehen, wie Berge in der Ferne. Ich will mit dir gehen, in meinen Liedern von hier bis an die Sterne. Oh, von hier bis an die Sterne. La, la, la, la. Oh, sieh es mir nach, wenn ich weine, denn nichts ist, wie es scheint. Mein Schmerz ist dort vereint. Es tut mir leid für sie, es bleibt nur Streit für dich. Doch du kannst den Frieden sehen, wie Berge in der Ferne. Ich will mit dir gehen, in meinen Liedern von hier bis an die Sterne. Von hier bis an die Sterne. Versionen, beendest du das Spiel. Es tut mir leid für sie, es bleibt nur Streit für dich. Doch du kannst den Frieden sehen, wie Berge in der Ferne. Ich will mit dir gehen, meinen Liedern. Von hier bis an die Sterne. Von hier bis an die Sterne. Seid ihr dabei, ja? Oh, von hier bis an die Sterne. Von hier bis an die Sterne.